Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Eine weitere Folge Uncommon Taste steht vor der Tür. Die vorletzte dieses Jahr. Nächstes Mal sind wir dann schon direkt vor Weihnachten. Jetzt haben wir nochmal eine Folge, wo wir noch nicht so ganz weihnachtszeitmäßig unterwegs sind, was mir persönlich ganz gut gefällt. Noch eine normale Uncommon Taste Folge, bevor wir dann zum Jahresende uns nochmal ein bisschen was Besonderes ausgedacht haben. Wie immer hört ihr natürlich mich, Merlin, und natürlich auch den guten Joe immer noch in Belgien. Joe, du bist da, wie geht's dir? Ja, ich bin leider ein bisschen krank geworden wieder, aber fit genug, um diesen fantastischen Podcast weiter durchzuführen. Immerhin. Richtig. In Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht so sehr, auch wenn heute Morgen der Weihnachtsmann vor der Tür ein paar Süßigkeiten hinterlassen hat, was ich ganz nett fand, aber... Na, Nikolaus. Es ist ja auch Nikolaus heute. Richtig. Ja, stimmt. Das wisst ihr natürlich nicht. Wir nehmen natürlich immer schon vorher, logischerweise auch vor Sonntag. Heute sind wir so ein bisschen früher als sonst, am Donnerstag, und bei uns heute Nikolaus. Richtig, stimmt, ja. Stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja, wir nehmen heute am Nikolaus auf, genau. Jetzt wisst ihr. Wir nehmen am Nikolaus auf, richtig, genau. Genau. Und dann am was ist denn das dann? Zweiter Advent quasi, könnt ihr dann unsere Folge dann hören. Richtig. Ja, mir geht's soweit auch gut. Ich bin ein bisschen von Borderlands weggekommen, nur um es durch ein anderes ewig süchtig machendes Spiel zu ersetzen. Irgendwie habe ich mir letztens dann doch nochmal Diablo 3 gekauft, und weil ich ja Borderlands hauptsächlich mit zwei Kumpels zusammen zocke und entsprechend irgendwie so unter der Woche schaffen wir es meistens nicht, habe ich gedacht, naja, kannst du noch was anderes anfangen? Ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt sitze ich die meiste Zeit in Diablo 3. Ja, eine Droge durch eine andere ersetzt, wie sich das so gehört einfach. Ja, oder man ersetzt eine fehlende Droge durch keine fehlende Droge und macht es so wie ich hier. Und ist einfach unglücklich durchgehend. Richtig. Fantastisch. Sehr, sehr gut. Ja, auch diese Woche haben wir wieder einiges für euch vorbereitet. Die News fallen wieder ein bisschen kürzer aus. Es gab diese Woche einfach nicht so wahnsinnig viel Spannendes. Dafür haben wir ein sehr spannendes Hauptthema, wie ich finde, das auch sehr gut in die News dieser Woche passt. Und ich würde sagen, ich gebe euch mal eine kurze News-Übersicht. Erstmal, die erste News werden wir anfangen mit der Wii Mini. Weiß nicht, ob es einige von euch schon mitgekriegt haben. Es gab vor einigen Wochen mal ein Gerücht dazu. Mittlerweile ist es jetzt bestätigt worden. Es kommt eine Mini-Version der alten Wii raus. Dazu werden wir euch dann nachher ein bisschen mehr erzählen. Die zweite News betrifft dann Microsoft und Microsofts Pläne für die nächste Konsole. Da gibt es ein paar Brancheninsider, die da einiges zu verraten haben, und das werden wir mal für euch zusammenfassen, nicht nur was die Konsole betrifft, sondern auch vielleicht die nächste E3, die da nächstes Jahr kommt. Ganz spannend eigentlich. Die nächste News wird dann sein, die University of Washington und ein Virtual Reality Spiel, das die da einsetzen in der Therapie von Verbrennungsopfern. Relativ interessante Sache, wieder so ein bisschen in den Wissenschaftsbereich, wie wir ihn ja schon öfters mal angeschnitten haben. Dazu werden wir euch dann nachher auch mal eine Übersicht geben. Und als letztes Thema, das dann auch quasi Überleitung zum Hauptthema sein wird, ist eine Ausstellung, die demnächst starten wird im Museum of Modern Art in New York. Dort werden Videospiele ausgestellt. So etwas Ähnliches gab es ja schon mal mit der Ausstellung im Smithsonian Museum. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Werden wir vielleicht nachher auch nochmal ganz kurz ansprechen dann im Zuge dieser News. Aber jetzt gibt es auch nochmal eine Ausstellung im, wie gesagt, Museum of Modern Art, wo Videospiele als Kunst ausgestellt werden. Einige Retro-Spiele, einige aktuellere Spiele. Sehr spannend auf jeden Fall. Und entsprechend wird unser Hauptthema dann auch sein, Videospiele und Kunst. Das werden wir von mehreren Seiten beleuchten. Da wird euch Joe nachher nochmal einen Überblick geben. Grundlegend einfach, wir werden uns erstmal angucken, inwieweit sind Videospiele Kunst. Ist natürlich immer schwer zu sagen. Werden wir nachher auch nochmal erklären, wie wir das Ganze angehen wollen. Und im zweiten Teil vor allem dann auch ansprechen, inwieweit ist es überhaupt relevant für uns und wichtig für uns als Spieler, ob Videospiele Kunst sind oder eben nicht. Relativ spannendes Hauptthema, das werden wir dann auseinandernehmen. Und ja, ich würde dann sagen, ich starte auch gleich mal mit der ersten News. Ich habe vorhin nur verstanden, dass Videospiele ausgestellt werden. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. So, nee, Videospiele werden ausgestellt. Videospiele, natürlich, es gibt bestimmt auch schicke Videospiele. Ich meine, Joe und ich, wir könnten uns auch schon mal hinstellen als... So wie Gott uns schuf. Richtig, Charakterstudie, ein wenig Akt, naja. Videospiele am Akt, das wäre doch auch mal eine schöne Sache. Könnte man ja vielleicht irgendwann machen. So wie so Videospiele in Kunst. Richtig, damit haben wir das Thema eigentlich schon abgehakt. Joe und ich nackt im Museum of Modern Art, wunderbar. Ja, genau, aber Spaß beiseite. Also fangen wir mit der ersten News an. Und zwar der Wii Mini. Wie gesagt, es gab vor einiger Zeit einige Gerüchte dazu, dass es eine Mini-Version quasi der Wii geben soll. Das wurde dann auch relativ schnell bestätigt. Und zwar kommt sie auch schon demnächst raus, nämlich morgen ab dem 7. Dezember ist sie in Kanada verfügbar, denn, das ist erstmal der größte Knackpunkt eigentlich, das Ganze ist Kanada-exklusiv, das heißt, erstmal wird es das Ganze nur in Kanada zu kaufen geben. Das ist jetzt schon mal so das Erste, worüber man stolpert bei der ganzen Aktion. Werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Warum jetzt Kanada, weiß keiner so genau. Es wird auch nirgends so richtig erklärt von Nintendo, aber es ist halt einfach so, Kanada. Es sieht natürlich aber danach aus, wenn sie sowas rausbringen, dass es natürlich vermutlich, oder die meisten Branchenexperten gehen davon aus, dass es auch in den USA und Europa erscheinen wird, in Japan natürlich auch. Von daher, deswegen erwähnen wir es hier jetzt auch, zurzeit noch in Kanada exklusiv, aber in Zukunft bestimmt auch in Europa. Vom Prinzip her ist es quasi so eine Art Barebone-Version der Wii, also eine runtergebrochene Version der Wii. Das bedeutet, es ist eine normale Wii, die alle Wii-Spiele spielen kann. Sie hat allerdings keine Wi-Fi- bzw. Internetverbindungsmöglichkeiten. Das heißt also, der eShop fällt komplett raus. Ist jetzt eine Sache, über die man diskutieren kann, inwieweit das wichtig ist oder nicht. Grundlegend sind die meisten Leute ja nicht so wahnsinnig zufrieden ohnehin mit dem eShop, wie das Ganze funktioniert. Aber dass er trotzdem komplett wegfällt, ist vielleicht auch nicht ganz so wunderbar für manchen. Und es gibt außerdem auch keinen GameCube-Support. Also die Wii hat ja noch GameCube-Spiele unterstützt. Das gibt es jetzt bei der hier nicht mehr. Das wird wohl für die meisten kein großes Problem sein. Das Ding ist tatsächlich ziemlich winzig, also es sind 157x170 Millimeter, also 15x17 Millimeter. Zentimeter. Wirklich sehr, sehr klein. Ja, genau. 15x17 Zentimeter in dem Fall. 175x170 Millimeter. Das Ganze wird $99 kosten in Kanada jetzt erstmal für den Launch und wie gesagt, ist jetzt gecatert für den Weihnachtsverkauf, würde ich sagen. Und ja, so grundlegend, ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht. Billige und kleinere Version der Wii. Bei manch anderer Konsole würde es vielleicht keinen Sinn machen. Ich glaube, bei der Wii, die sowieso Richtung Casual Gamer geht, ist das ein ziemlich logischer und ziemlich cooler Schritt, wie ich auch finde, ehrlich gesagt. Ja, Wi-Fi-Internet-Konnektivität, da haben jetzt einige schon gesagt, das ist eine Sache, die sie enorm stört, vor allem, weil man eine normale Wii schon für $150 kriegt. Mir persönlich, glaube ich, wäre das relativ egal. Also ich glaube, die Wii war eh nicht eine der Konsolen, die jetzt extrem in dem Bereich genutzt wurde von den meisten, also zumindest nicht so wie vielleicht Xbox und PS3. Ich weiß nicht, was sagst du dazu, Joe? Also ja, ich finde es eine ganz interessante Sache. Also ich meine, Slim-Version von Konsolen gibt's ja mittlerweile wie Sand am Meer, also die PlayStation 3 hat mittlerweile die Super Slim, die Xbox 360 hat mittlerweile eine Slim. Von daher war es für mich eigentlich nur der nächste logische Schritt, dass Nintendo auch seine Konsole ein bisschen, sag ich mal, bisschen schlanker macht, bisschen billiger nochmal macht und vielleicht nochmal versucht, die letzten Reserven wirklich aus der Wii U irgendwie rauszupressen. Aus der Wii, nicht der Wii U, du hast gerade Wii U gesagt. Momentan hat man einfach nur diese Wii U im Kopf, aber ja, genau, aus der Wii und wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, die Internetfähigkeiten der Wii müsste man jetzt nicht vermissen. Also ich habe keine Wii, aber wenn ich sie jetzt mir jetzt holen würde, dann würde ich die Internetfähigkeit auf jeden Fall nicht vermissen. Online-Gaming scheint ja auch nicht so gut funktioniert zu haben auf der Wii. Der Marktplatz ist jetzt mal abgesehen von Virtual Console-Titeln, jetzt auch nicht so ertragreich. Von daher kann man sich dann schon überlegen, ob einem die $60 wirklich wert sind, dann die komplette Wii zu kaufen oder nicht. Das mit Kanada finde ich natürlich auch ein bisschen komisch. Also als ich das gelesen habe, dachte ich zuerst, es sei ein Scherz. Ja. Oder beziehungsweise erstmal, es erscheint zuerst in Kanada und zwei Tage später in den USA oder sowas. Aber dass es jetzt nur in Kanada erscheint, also ich weiß nicht, warum. Das könnte man natürlich sagen, ja, sie wollen das jetzt erstmal ausprobieren, wie das läuft, aber dafür ist meiner Meinung nach Kanada jetzt, weiß nicht, nicht so der Markt, wo man wirklich eindeutige Aussagen drüber machen kann. Er hat jetzt nicht so viele Einwohner, die Verkaufszahlen bei Spielen sind da, glaube ich, auch nicht so groß. Man könnte natürlich argumentieren, dass es ein kleines Abbild Amerikas ist, aber selbst dann nicht. Ich würde normalerweise eigentlich davon ausgehen, dass Nintendo genug Vertrauen in seine Konsole hat, dass sie das auch weltweit gleich rausschmeißen, vor allem in Japan, im Heimatland. Also ich wüsste auch nicht, in welcher wer das schon mal so gemacht hätte. Also das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Bin auch der Meinung, dass es wahrscheinlich überall noch rauskommen wird. Warum das jetzt aber im Weihnachtsgeschäft, wenn es schon für ein Weihnachtsgeschäft gecatert ist, jetzt nur in Kanada rauskommt, kein Plan. Ja, das weiß keiner so richtig irgendwie. Und das ist, also macht auch, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Also wenn das jetzt zum Beispiel nur Japan-exklusiv wäre, könnte man das noch einigermaßen nachvollziehen. USA-Exklusivität vielleicht auch noch, wobei ich die auch schon etwas komisch finden würde. Wenn man schon so einen großen Markt angeht, dann warum nicht gerade gleich alle Märkte? Aber jetzt rein Kanada-exklusiv ist echt, ja, das ist irgendwie, passt nirgendwo so richtig, keine Ahnung. Vor allem, weil sie es auch noch nicht angekündigt haben. Also sie haben noch nicht gesagt, ja, das wird für alle anderen noch kommen, sondern sie haben wirklich gesagt, Kanada-exklusiv und mehr sagen wir noch nicht zu. Hätten sie jetzt gleich gesagt, ne, von mir ist auch nicht irgendwie ein Tag später, sondern zwei Monate später oder so, aber wenn sie gleich gesagt hätten, wir bringen es auch in den anderen Ländern raus, verständlich, aber so, keine Ahnung. Vielleicht etwas komische Politik. Vielleicht kriegt ja jede Region jetzt seine eigene Wii Mini. Ja, das wäre natürlich eigentlich wieder ganz lustig. Andererseits, ja, wie du schon gesagt hast, warum sollten sie eigentlich diese, ich meine, die machen es ja schon so, dass ein Kanada fürs Weihnachtsgeschäft rauskommt und auch selbst in der Pressemitteilung sagt Nintendo offiziell, es soll ein wunderbares Geschenk sein, ne? Ich meine, ja. $99 ist nicht wahnsinnig viel. Du kannst vielleicht noch ein kleines Spiel dazu kaufen. Die meisten Retailer werden garantiert irgendein Angebot dazu haben, irgendwelche Wii-Spiele reduziert haben, die man im Bundle dann kaufen kann. Ist halt ein gutes Weihnachtsgeschenk, aber warum dann halt in Kanada exklusiv für Weihnachten rausbringen und dann, sagen wir mal, im Frühjahr in den USA, so, wo man dann halt diesen Markt verpasst? Wer weiß, keine Ahnung. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, was daraus wird. Aber wie gesagt, wir gehen einfach davon aus, dass es irgendwann auch eine Europa-Version geben wird. Und entsprechend können wir dann einfach nochmal schauen, uns näher anschauen, wie das Ganze dann letztendlich läuft. Ja, ich würde sagen, machen wir gleich die nächste News. Das bist dann du, Joe. Genau. Was gibt es über Microsoft zu berichten? Da geht es jetzt über Microsoft. Da geht es natürlich um die neue Konsole. Die Wii U ist ja jetzt draußen. Jetzt wart natürlich alle gespannt darauf, was sich die Konkurrenz jetzt dazu einfallen lässt. Und brancheninterne beziehungsweise Personen, die gerüchterweise nah an der Firma dran sind, haben jetzt ein paar Infos mehr oder weniger durchsickern lassen, und zwar soll angeblich die neue Konsole von Microsoft pünktlich zu Thanksgiving bzw. Weihnachten 2013, also nächstes Jahr, bereits erscheinen. Microsoft ist sich noch nicht sicher, ob sie die neue Konsole auf der E3 nächstes Jahr vorstellen werden oder auf einem eigenen, dafür extra organisierten Event. Da ist man sich anscheinend also noch nicht sicher. Zu den technischen Sachen weiß man jetzt noch nicht so viel, außer dass wahrscheinlich zwei Versionen rauskommen sollen, eine, die ein bisschen teurer ist als die andere, wahrscheinlich so wie bei der Wii U auch eine Premium-Version, eine Basis-Version, und der Controller soll ähnlich wie bei der Wii U auch einen Touchscreen haben, also so eine Art Touchscreen-Controller, der vorerst anscheinend Gamepad genannt ist, ungefähr einer der kreativsten Titel aller Zeiten. Allerdings. Also wenn ich mal irgendwann eine Konsole baue, dann nenne ich sie die Konsole. Das ist ungefähr das Gleiche. Ja, jedenfalls, genau, das sind momentan die Gerüchte. Ich denke, ja, es sind zwar Gerüchte, aber ich denke, dass ein Release der nächsten Microsoft-Konsole zur nächsten Weihnachten relativ realistisch ist, in meinen Augen, weil die Xbox 360 meiner Meinung nach bereits dieses Jahr, vor allem was Exklusivspiel angeht, extrem geschwächelt hat. Jetzt außer Halo 4 kann man jetzt eigentlich nicht davon reden, dass Microsoft noch wirklich viel in diese Generation investiert hat. Ganz im Gegensatz zu Sony, das noch einige heiße Eisen in der Schmiede hat. Deswegen glaube ich schon, dass das mit dem Termin ganz gut funktioniert. Zur Präsentation der Konsole, ich denke, so ein eigenes Event wäre schon ganz sinnvoll, auch wenn ich da der Meinung bin, dass dieses Event dann, wenn möglich, vor der E3 sein sollte, weil eine E3-Pressekonferenz ohne neue Konsole, da kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was Microsoft da präsentieren soll, wenn sie wirklich Ende 2013 eine neue Konsole auf den Markt werfen wollen. Ich meine, die E3 mittlerweile, die Pressekonferenzen, ich glaube, jeder von uns schaut jetzt sich irgendwie gerne an und macht sich dann entweder über irgendwelche Sachen lustig oder beschwert sich dann wieder, wie langweilig die Präsentation war. Die Pressekonferenz von Microsoft letztes Jahr, dieses Jahr war jetzt nicht so unglaublich berauschend, und ich glaube, nochmal wollen sie das nicht so durchführen. Also wie gesagt, eigenes Event okay, aber ich denke, die E3 werden sie auf jeden Fall in irgendeiner Weise mitnehmen. Touchscreen-Controller hätte man jetzt fast schon erwarten können, dass sie wahrscheinlich in die ähnliche Ecke gehen wie Nintendo auch. Ist halt die Frage, wie sich Microsoft versucht, von Nintendo abzusetzen, jetzt natürlich abgesehen von Kinect und so weiter. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend nächstes Jahr. Ich meine, zu Sony weiß man noch nicht so viel, aber ich denke, da wird nächstes Jahr vielleicht oder auch erst 2014 auch was passieren müssen. Ja, definitiv. Also ich sehe das so wie du. Also ich meine, es war jetzt ein bisschen absehbar. Man hat schon gemerkt, dass Microsoft sich auf eine neue Konsole offensichtlich intern schon konzentriert. Die haben für die Xbox 360 jetzt nicht mehr wahnsinnig viel gemacht. Man hat schon das Gefühl gehabt, das ist jetzt so auch für Microsoft langsam Abschluss der Konsole und es geht bald in die Richtung einer neuen. Von daher macht das irgendwie Sinn. Auch ein eigenes Event finde ich jetzt relativ sinnvoll, und ich glaube auch, also ich meine, das sind ja zurzeit nur Gerüchte darüber, dass es vielleicht nicht auf der E3 präsentiert wird, und ich denke, das ist so ähnlich, also es ist dann wahrscheinlich wirklich so, sie machen entweder vorher ein eigenes Event oder sie machen es an der E3. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie sagen, okay, wir stellen dann die E3 gar nichts vor und machen es dann kurz nach der E3, weil so viel Zeit haben sie dann ja auch nicht mehr in dem Fenster, bis es dann irgendwann gegen Weihnachten geht, wo die Konsole rauskommen soll. Das würde ja wahrscheinlich kaum Sinn machen. Dann werden sie wahrscheinlich wirklich einfach entweder vorher ein eigenes Event machen und dann einfach vielleicht zur E3 direkt schon was Spielbares präsentieren oder einfach es an der E3 dann doch nutzen, so ungefähr. Wobei, jetzt, wo du es erwähnst, ich meine, Nintendo mit der Wii U war ja auch alles, alles irgendwie ziemlich hektisch und... Ja, aber das ist ja wieder so eine Sache, dass Nintendo hatte ja natürlich, glaube ich, auch wieder eine besondere Situation, weil sie jetzt ja erst zu den anderen Konsolen aufgeschlossen haben. Und ich glaube, dass es da ein Stück weit auch wieder Termindruck war, dass es ganz klar war, okay, wir müssen die jetzt noch rausbringen und zwar so schnell wie möglich, weil unser Fenster immer weiter schrumpft. Und wenn vielleicht sogar bei Nintendo irgendwann dann auch schon mal zumindest irgendwie Gerüchte kursierten, dass die nächste Xbox vielleicht Ende nächsten Jahres erscheint, dann war klar, okay, jetzt Frühjahr 2013 warten ist nicht drin, weil dann sind wir im selben Jahr, wie die Xbox rauskommt. Und dann gibt es auch wahrscheinlich schon News. Ich meine, als die Wii U rausgekommen ist, gab es noch keine News zur nächsten Xbox. Die gibt's jetzt. Also hätten sie lang genug gewartet, sagen wir mal bis jetzt oder bis Frühjahr nächsten Jahres, dann hätte es schon Gerüchte über die nächste gegeben. Dann gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, hey, in einem Jahr kaufe ich mir keine zwei Konsolen. Dann Gerüchte gab es ja auch schon vorher, aber gut. Nichts Konkretes in dem Sinne, ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es natürlich schon Development Kits bei Developers gibt und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das noch lange dauert. Bei Sony bin ich mir nicht ganz so sicher, da gibt es so ein paar Probleme mit Ressourcen im Unternehmen und so weiter. Da könnte es vielleicht noch ein bisschen länger dauern, aber bei Microsoft bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwas präsentieren werden. Ja, denke ich auch. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Man muss jetzt einfach mal abwarten. Ich meine, falls es tatsächlich so ist, dass es vor der E3 vielleicht sogar noch eine eigene Präsentation gibt, dann wird es jetzt, nehme ich mal an, so im Frühjahr nächsten Jahres spätestens dann irgendwann auch die offizielle Ankündigung geben. Und dann haben wir das Ganze bestätigt. Ja, aber wie gesagt, also unsinnig klingt das Ganze jetzt auch den Gerüchten nach absolut nicht. Es macht schon sehr viel Sinn, was da jetzt so durchgesickert ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten News. Und zwar ist es wieder etwas aus dem wissenschaftlichen Bereich. Wie gesagt, das haben wir schon das öfteren Mal gehabt. Dieses Mal geht es um medizinische Forschung und Ärzte an der University of Washington. Die setzen nämlich derzeit ein Videospiel ein, ein Virtual Reality Videospiel zur Therapie von Verbrennungsopfern, beziehungsweise begleitend zur Therapie von Verbrennungsopfern. Das Ganze nennt sich Snow World. Man kriegt also eine Virtual Reality Brille auf und da hat man so eine Art Rail Shooter. Man bewegt sich durch ein Level durch, kann halt mit der Virtual Reality Brille den Kopf drehen und währenddessen werden die ganze Zeit Schneebälle geworfen. Man musste diesen Schneebällen, Schneemänner, Pinguine, einzelne Ziele in dem Level quasi treffen. Also es ist wirklich sehr rudimentär, ist auch wirklich nur hauptsächlich als Ablenkung gedacht und dieses ganze Schneelevel, man würde jetzt natürlich denken, okay, klar, Verbrennungsopfer, die sollen irgendwie kühle und es ist tatsächlich in die Richtung, es geht aber schon hauptsächlich einfach darum, Ablenkung und vor allem von den eigentlichen Verletzungen ablenken, beziehungsweise von dem Unfall an sich, als das Ganze passiert ist. Zurzeit testen sie das an Soldaten, das heißt, es ist im Normalfall auch traumatische Erfahrungen und in dem Sinne wollen sie einfach nur ablenken von allem, was mit Feuer zu tun hat, was ja irgendwie während der Therapie assoziativ passieren kann. Das Ganze wird, wie gesagt, eingesetzt während Therapiesitzungen, Physiotherapie, alles, was irgendwie schmerzhaft ist. Und grundlegend erstmal scheint das Ganze erfolgreich gewesen zu sein. Die Patienten sprechen definitiv davon, dass sie subjektiv weniger Schmerz empfinden. MRI-Aufnahmen, Kernspinaufnahmen zeigen aber auch, dass es ganz objektiv Veränderungen im Gehirn gibt. Es werden weniger Schmerzbotenstoffe ausgeschüttet und allgemein reagiert das Gehirn, sagen wir jetzt mal, unempfindlicher und mit weniger Schmerzbotenstoffen auf Schmerzen, die quasi zugefügt werden. Also es scheint wirklich eine durchaus objektive und quantifizierbare Wirkung zu haben, das Ganze. Es gibt dazu auch ein Video, das wir natürlich verlinken werden, zu einem Sergeant, der starke Verbrennungen im ganzen Körper hat, der quasi so ein bisschen als erster Patient der Pilotstudie gedient hat und der berichtet da ein bisschen, sie zeigen da quasi die Zusammenfassung von dem Ganzen, das ist wirklich sehr spannend und wieder so ein kleiner Schritt in Richtung, ja, Videospiele anders nutzen, als es eigentlich gedacht war und das Potenzial von Videospielen so zu nutzen, irgendwie wie man es nutzen kann. Ja, finde ich an sich eine klasse Sache, irgendwie das Spiel, wie gesagt, ist sehr rudimentär, aber trotzdem zeigt das mal wieder irgendwie, wie viel Macht so ein Spiel quasi auch hat, beziehungsweise wie viel potenzielle Einsatzmöglichkeiten es gibt. Und gerade diese Virtual Reality, dieses Versinken in der Spielwelt, ist da ja ein ganz, ganz großer Teil von der ganzen Sache. Ja, also ich finde das Ganze auch sehr interessant. Also ich glaube auch, dass das, wie auch, ich weiß nicht mehr, in einer der vorigen Folgen hatten wir auch schon mal irgendwas mit... Du meinst auch mit dem Einsatz von Videospielen genau, quasi? Genau, also genauso wie da denke ich halt, dass in dem Moment, wenn halt Videospiele wirklich dafür geeignet sind, Therapien in der medizinischen Forschung wirklich weiter voranzubringen, dann glaube ich, dass es eine gute Sache ist. Es ist jetzt, glaube ich, nichts, wo man sagen würde, oh mein Gott, Videospiele sind so toll, aber sie geben uns einfach nur mal Möglichkeiten, die andere Medien nun mal nicht haben, durch diese Interaktive, durch dieses Immersion, was du wieder schon gesagt hast. Und ich kann mir ja schon gut vorstellen, dass jemand, der in dem Moment, in dem er behandelt wird, eigentlich Schmerzen leidet, in dem Moment, in dem er wirklich in eine andere Welt absinkt, diese ganzen Schmerzen vielleicht nicht ganz so mitbekommt, dass sein Hirn dann auch auf andere Sachen eingestellt ist. Ich bin jetzt kein Experte, was die Schmerzforschung angeht. Da ist Merlin wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner, weil er mal in dem Bereich ein bisschen gearbeitet hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas gut helfen kann. Ich meine, das Spiel sieht jetzt nicht fantastisch aus, ehrlich gesagt sogar ziemlich billig aus, aber es tut seinen Zweck anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Also es ist definitiv, finde ich auch, also es ist einfach eine Sache, die man verfolgen kann, ja, wie du schon gesagt hast und wie ich das ja vorhin auch schon mal erwähnt habe. Es ist einfach, man kann in dieser Welt versinken und es ist einfach eine sehr gut funktionierende Ablenkung. Gerade wenn man wirklich nichts anderes mehr mitkriegt von der Außenwelt, weil man eben diese Brille auf hat, das funktioniert, glaube ich, nochmal besser als ein Film, weil man halt einfach sich auch konzentrieren muss auf die Aufgabe, die man da hat. Man hat ja eine Aufgabe nebenher. Denke ich auch schon, dass man das definitiv einfach sehr gut nutzen kann. Und es ist einfach wieder schön, ich finde es einfach immer wieder schön, dass es immer wieder regelmäßig News gibt in dem Bereich, es immer mehr zum Einsatz kommt und immer mehr versucht wird, auch mit Videospielen in der Hinsicht zu arbeiten. Und weiß ich auch nicht, mir als Videospieler gefällt es immer gut. Es ist immer wieder alles so ein bisschen, ne, wenn wir auch gleich mit der Kunst noch drüber reden, ja, ein kleines bisschen Anerkennung einfach für unser Medium. Und das ist uns ja irgendwie, ich weiß, wir kommen da immer wieder mit an, ich vor allem auch, aber es ist mir irgendwie einfach immer wichtig so. Nicht unbedingt, weil ich selbst so eine Bestätigung für mich als Spieler brauche, sondern weil ich der Meinung bin, dass man mit Videospielen so viel mehr machen kann, als derzeit irgendwie jetzt genutzt wird. Das Potenzial schöpfen wir noch lange nicht aus. Und so langsam geht es damit los. Das finde ich echt sehr gut. Aber das passt ja auch gut. Dann fangen wir jetzt, würde ich sagen, mit der letzten News an. Und das ist dann ja auch gleich unser Übergang zum Hauptthema Kunst und Videospiel. Genau. Und zwar das Museum of Modern Arts in New York hat jetzt bekannt gegeben, dass von nun an auch Videospiele im Museum ausgestellt werden. Den Anfang sollen jetzt erstmal 14 verschiedene Titel machen und darunter unter anderem Pac-Man, Tetris, Myst, The Sims, Katamari Damacy, Portal oder Passage. Das sind jetzt, sollen jetzt die ersten Exponate sein und man hofft, dass in Zukunft die Zahl der Exponate auf etwa 40 oder noch mehr wachsen soll. Das Museum of Modern Arts, ich kürze es mal mit MoMA ab, hat auch schon bekannt gegeben, dass man in naher Zukunft auch noch Pong, Space Invaders, Chrono Trigger oder Minecraft hinzufügen möchte. Die Spiele werden nicht nur in der Hinsicht ausgestellt, dass man sie wirklich nur sehen kann, sondern man kann, darf anscheinend auch selbst ein bisschen Hand anlegen. Also auch der interaktive Aspekt wird also dabei auch noch mit herausgehoben. Und wenn es dann natürlich um die Frage geht, warum tun sie das, sind sie dann damit der Meinung, dass Videospiele Kunst sind? Oder ab wann hat ein Videospiel sozusagen die Kriterien dafür erfüllt, um in diesem Museum ausgestellt zu werden? Da hat sich das Museum dahingehend geäußert, dass es nicht nur da auf grafische Qualität ankommt oder auf das ästhetische Erleben der einzelnen Spiele, sondern auch eben das interaktive Design eine Rolle spielt. Sie sprechen von der Eleganz des Codes bis hin zur Gestaltung des Verhaltens des Spielers oder auch, dass Regeln, Anreize, Beweggründe und Erzählungen eine Rolle spielen, die Designer vorgesehen haben und sich in dem Verhalten widerspiegeln, zu denen sie die Spieler motivieren wollen. Es geht dann auch noch um die Nutzung des Raums, also des Raums des Videospiels. Also ich möchte jetzt nicht zu tief darauf eingehen, also das sind natürlich Kunstexperten, die jetzt mit ihren sozusagen Worten versuchen, Videospiele zu analysieren. Fakt ist für mich ist, dass es ein Zeichen ist, wie Merlin vorhin auch schon gesagt hat, dass Videospiele einfach mehr sind als nur bloß Unterhaltung, genauso wie das mit Filmen oder Büchern ist. Ich denke, dass eben genau so eine Ausstellung in einem Museum of Modern Arts eben dazu beiträgt, dass dann auch ein Bewusstsein mehr oder weniger dafür geschaffen wird, dass Videospiele auch Kunst sind. Ich denke, das führt uns schon zum Hauptthema, oder willst du noch was zu der News sagen? Ja, nur ganz rudimentär, also du hast recht, wir gehen zum Hauptthema eh nochmal drauf ein, deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Also du hast auf jeden Fall recht, also es ist halt, ich finde es ein bisschen lustig auf jeden Fall, wie die Leute das dann da beschreiben, wie du schon gesagt hast, es sind natürlich Leute, die aus der Kunstwelt kommen und jetzt versuchen quasi ein Medium, das uns jetzt näher ist, irgendwie mit ihren Begrifflichkeiten zu beschreiben, und das klingt manchmal ein wenig holprig und für uns Videospieler etwas unverständlich und vor allem auch etwas unsinnig, muss ich sagen, aber es ist trotzdem irgendwie ganz spannend. Ja, wie gesagt, wir werden ja auch im Hauptthema irgendwie drauf eingehen. Es ist jetzt nicht die erste Ausstellung. Die Smithsonian hat auch schon mal eine Ausstellung im Bereich Videospiele gemacht, eine über eine längere Zeit, die auch sehr erfolgreich war. Trotzdem ist halt das Museum of Modern Art in New York einfach auch eine große Adresse nochmal und super klasse, dass das halt einfach auch da irgendwie übernommen wird. Aber du hast schon recht, ich würde sagen, wir gehen auch ins Hauptthema über. Also du kannst es ja nochmal kurz irgendwie einführen, wenn du willst, und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit der richtigen Diskussion an. Genau, also wir haben uns einfach gedacht, anlässlich dieser News, dass wir das heutige Hauptthema um die Frage herumdrehen, ob Videospiele denn nun wirklich Kunst sind oder nicht. Und uns ist dabei natürlich klar, dass Kunst ein sehr weiter Begriff ist. Ich denke, jedem von uns ist irgendwie bewusst, was für ihn selbst Kunst bedeutet, aber keiner kann wahrscheinlich so wirklich definieren, was für ihn Kunst ist. Und wir wollen uns da gar nicht groß wissenschaftlich jetzt damit befassen, indem wir jetzt erstmal damit anfangen, eine Definition von Kunst aufzustellen und dann Videospiele anhand und dieser Definition von Kunst aufzuarbeiten, sondern ich denke, es macht viel mehr Sinn und ist auch viel einfacher für uns und auch für euch, wenn wir einfach darüber reden, ob Videospiele denn oder inwieweit Videospiele in unserem Verständnis von Kunst Kunst sind. In einem zweiten Teil dann vielleicht auch, warum sollte uns das als Spieler eigentlich interessieren, ob Videospiele Kunst sind oder nicht. Ich meine, ist ja eigentlich auch eine berechtigte Frage als Spieler. Ich mag das, was ich tue. Mir ist es eigentlich egal, ob jetzt irgendein tolles Museum in New York diese Dinge ausstellt oder nicht. Von mir aus können sie das auch auf den Müll schmeißen oder nicht. Ist mir eigentlich Wayne, solange ich diese Spiele spielen kann. Also wir wollen versuchen, dieses Hauptthema heute so ein bisschen in zwei Teile irgendwie aufzuspalten. Und ja, ich würde mal sagen, Merlin, hältst du Videospiele für Kunst oder nicht? Ja, das ist eine sehr gute Eröffnungsfrage. Wie Joe gerade schon gesagt hat, das ist einfach schwierig zu definieren. Und wie gesagt, wir wollen jetzt einfach mal so von dem, glaube ich, was die meisten von uns so als Kunst verstehen, von dem Begriff ausgehen und einfach auch vor allem von den schönen Künsten ausgehen. Malerei, Literatur, Musik, in die Richtung halt. Und klar, grundlegend würde ich sagen, auf jeden Fall, Videospiele sind definitiv Kunst. Und also ich bin auch so jemand, der vor allem, ich kann mit vieler moderner Kunst nicht viel anfangen, weil für mich Kunst einfach vom Begriff Können kommt. Für mein ganz persönliches, subjektives Empfinden bin ich immer der Meinung, da gehört Kunst Handwerk mit dazu. Und deswegen, klar, ich kann absolut nachvollziehen, warum man sagt, dass jemand, weiß ich auch nicht, wie Raphael oder Michelangelo oder sowas, weißt du, dass das große Künstler waren, das kann ich sehen. Ich kann sehen, wie viel handwerkliches Genie dazu gehört, das zu schaffen, was die geschaffen haben. Wenn ich mir jetzt heutzutage angucke, wie ein paar Leute Folie auf Leinwand kleben, dann fehlt mir manchmal so die Verbindung dazu, dann fehlt mir manchmal so das Verständnis von, warum ist das jetzt Kunst? Grundlegend empfinde ich das überhaupt nicht als Kunst und von daher ist mein Kunstverständnis in der Hinsicht schon sehr an das Können geknüpft. Und ich finde, gerade in der Hinsicht können Videospiele sehr gut bestehen, weil sie eben, man muss zwangsläufig etwas können, um mit Videospielen künstlerisch etwas auszudrücken. Videospiele sind von der Art und Weise, wie sie halt eben entstehen, wesentlich aufwendiger als es zum Beispiel, also das ist natürlich jetzt, ne, alles eine Frage von Definition und Geschmack vielleicht auch, und vielleicht werden jetzt Leute auch aufschreien und sagen, oh Gott, was erzählst du da, Merlin? Aber für mich ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, dass es ähnlich ist, eher im Bereich von zum Beispiel vielleicht auch Musik, dass es nicht nur um das Erzählen von einer Geschichte geht, wie das zum Beispiel in Literatur der Fall ist, oder zum Beispiel nur um die reine Musik oder nur um das reine Visuelle, sondern dass es halt eben alles verbinden muss, um zu einem Kunstwerk zu werden. Ein bisschen wie der Film, nur dass der Film es in der Hinsicht leichter hat, als dass der Regisseur bzw. der Künstler, der den Film schafft, eine freiere Hand hat, weil er komplett linear bestimmt, wie das Ganze funktioniert. Er kann jeden einzelnen Aspekt bestimmen, wohingegen der Videospielprogrammierer bzw. der Videospieldesigner immer mit dem Konsumenten rechnen muss, der ganz starken Einfluss auf das Werk hat. Und ich finde, das macht halt eben Videospiel sogar nicht nur zu Kunst, sondern vielleicht auch zu einer besonderen Art von Kunst, weil diese Art von Interaktivität hat man im Normalfall nicht. Das bedeutet zum einen, dass man, glaube ich, auf eine andere Art und Weise und auf eine bessere Art und Weise vielleicht einfach auch Leute erreichen kann, direkter Leute erreichen kann, weil sie immer Teil der Kunst sind und sein müssen, was natürlich in anderen Fällen auch der Fall ist, aber nicht nur, dass sie Teil der Kunst sind, weil sie als Rezipient, also als derjenige, der quasi die Kunst betrachtet, etwas beitragen, indem sie etwas verstehen, interpretieren, sondern indem sie tatsächlich wirklich als fast Schaffender mitwirken an der Kunst. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Minecraft, das natürlich jetzt, sagen wir jetzt mal, extrem in die Richtung geht, aber auch andere Spiele ist ja so, dadurch, dass der Spieler halt eben eine Figur steuert und Einfluss auf die Welt nimmt, ist er einfach Teil der Kunst und auch, ne, ein Teil des Künstlers quasi, ein Teil des schaffenden Prozesses. Und von daher würde ich nicht nur, wie gesagt, sagen, Videospiele sind Kunst, ich würde sogar sagen, Videospiele sind auf eine ganz besondere Art und Weise Kunst. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Kunst, als es in manch anderen Fällen der Fall ist, beziehungsweise eine andere Art von Kunst vielleicht einfach. Das wäre jetzt so das, was ich dazu sagen würde. Ja, also ich würde dir da eigentlich in fast allen Punkten durchaus zustimmen. Ich meine, diesen Aspekt von Interaktivität, also dass der Spieler an sich auch sozusagen Teil des Projekts ist, ist ja auch mit mehr oder weniger bei so Spielen wie bei Little Big Planet, wo ja auch der Spieler wirklich, wirklich selbst kreativ werden soll. Gut, vielleicht ist das jetzt in dem Sinne anders kreativ als jetzt in anderen Spielen, wo er eingreift, wo ich nenne jetzt einfach mal Okami zum Beispiel, wo du ja auch mit den Pinselstrichen sozusagen mehr oder weniger in dieses Kunstwerk des Spiels eingreift. Also dieses Spiel, was ja von der Grafik her durch dieses Cell-Shading und Aquarellgrafik schon wie ein Videospiel-Kunstwerk an sich aussieht, wird dadurch, dass du noch mit dem Pinsel in diese Welt eingreifst, ja sozusagen auch noch selbst zum Künstler. Also da verstehe ich diesen Aspekt auf jeden Fall sehr gut. Und ich würde auch sagen, dass Videospiele in der Hinsicht nochmal eine besondere Art von Kunst sind, weil sie natürlich, wie du auch schon gesagt hast, für den Erschaffer in dem Sinne schwierig ist, dass er damit rechnen muss, dass ein Videospieler relativ viele Dinge in dieser Welt tun kann und auch tun will und auch tun soll, die er mit irgendwie mit einberechnen soll, ohne dass dabei sozusagen die Message, die er rüberbringen will, verloren geht. Und ich meine, das merkt man ja an vielen Punkten. Ich meine, Videospielmusik zu komponieren, für viele Leute ist es ja mehr oder weniger das gleiche wie Filmmusik. Aber ich meine, wenn du Videospielmusik komponieren musst für ein Gebiet, in dem sich der Spieler für eine unbestimmte Zeit lang aufhält, während du in einem Film genau weißt, von Sekunde da bis da passiert das und das, kannst du das genau abstimmen. In dem Videospiel musst du dafür sorgen, dass zum einen die Musik zum Gesamtwerk passt, zum anderen aber auch, dass diese Musik wirklich auch nicht langweilig wird oder auch nicht geskriptet wirkt, sondern dass sie wirklich einfach in diese Umgebung passt, egal wie lange und wie oft sich dieser Spieler in dieser Umgebung befindet, was relativ schwierig ist, meiner Meinung nach. Ja. Und natürlich, wie du auch gesagt hast, diese Kombination aus allem, sowohl das Visuelle, die Musik, die dazu passen muss, auch mittlerweile, ich meine, in Zwischensequenzen, da kann man auch sagen, dass das Filmische da auch schon reinkommt, wie inszeniert man bestimmte Sachen, also Uncharted macht es ja vor, das ist was wir heute als cineastisch bezeichnen zum Beispiel, und ja, eben dieser interaktive Aspekt, der dann natürlich im Gegensatz zu den anderen Künsten natürlich nochmal eine ganz große Rolle spielt, die das Ganze natürlich, wie gesagt, unberechenbar macht. Und ich denke, es gibt viele Sachen auch, die für mich als Beispiel sind, die jetzt für Kunst wirken, wo man das Gefühl hat, dass Videospiel in dem Moment nicht nur rein funktional wirken soll, also nicht nur rein Gameplay in dem Sinne, dass man hat ein Ziel und muss das erreichen und hat dann bestimmte Gimmicks, um das zu tun, sondern wo du auch relativ simplistische Spiele hast. Ich hab's vor 2 Wochen, glaube ich, schon genannt, aber ich nenne es auch gerne noch einmal, nämlich Shadow of the Colossus, eines der Spiele, das mich mit eigentlich am meisten beeindruckt hat, was diese Schiene angeht. Ein derart simplistisches Spiel, wo das Gameplay eigentlich relativ, ich will mal sagen, jetzt nicht unwichtig ist, aber in dem das Gameplay meiner Meinung nach nicht im Vordergrund steht, sondern wirklich dieses Entdecken oder dieses Eintauchen in diese fantastische Welt, die einerseits so simplistisch ist, zum andererseits aber auch so wunderschön, indem du einfach nur 10 Minuten lang durch die Prärie reitest, diese Kolosse suchst, die an sich auch nochmal richtig schön visuell dargestellt werden und diese Kolosse dann zu besiegen. Also dieses ganze Spiel, wenn mich jemand fragen würde, was meiner Meinung nach das Spiel ist, was ich am meisten bisher als Kunstwerk erfunden habe, dann würde ich fast sagen Shadow of the Colossus. Natürlich gibt's dann auch noch momentan andere Beispiele wie Journey und so weiter, aber ich glaube für mich Shadow of the Colossus war so eines der ersten Spiele, wo ich so wirklich das Gefühl hatte, wow, das ist mal wirklich ein ganz anderer Take an Videospielen. Das ist genau auch das, ja, wo ich absolut das Gefühl habe, Videospiele müssen einfach Kunst sein in der Hinsicht. Ja, definitiv. Also ich finde es auch sehr interessant. Also das, was interessant an Videospielen, ich meine, es ist ja letztendlich in jedem Kunstbereich so, dass man immer komplett andere und unterschiedliche Vertreter hat, und das passt halt im Videospielbereich auch sehr gut. Man hat Spiele wie Shadow of the Colossus, das, wie du schon gesagt hast, und das finde ich auch, da kann ich das auf jeden Fall unterstützen, eine sehr, sehr extrem schöne Kombination ist. Was mich zum Beispiel schon wieder an Spielen wie Journey stört, zumindest ein Stück weit, auch wenn ich das als künstlerischen Ausdruck super finde, ist mir das zu künstlerisch. Also weißt du, was ich meine? Ich mag gerade an Videospielen, dass sie eben diese funktionelle Note trotzdem haben. Dass sie zwar nicht rein funktionell sind und dass sie auch nicht rein funktionell sein sollen und deswegen halt auch eben einen künstlerischen Anspruch haben, aber dass sie trotzdem eine Mechanik haben. Das ist dieses Schöne, klar, von Videospielen, dass sie, was sie für mich als jemand, ich bin zum Beispiel jemand, ich kann auch in Museen gehen und mir große Kunst angucken und ich kann mich dafür begeistern, genau wie für Musik, für Filme, für Literatur, aber trotzdem bin ich ein, würde ich behaupten, eher pragmatischer und logischer Mensch, der in dem Sinne quasi Kunst vielleicht nicht unbedingt so versteht wie andere Leute, die dann vielleicht eher, ne, in diese künstlerische Richtung auch ausgerichtet sind. Dafür bin ich vielleicht ein bisschen zu pragmatisch, aber genau deswegen gefallen mir Videospiele, weil ich da zwar schon auch den künstlerischen Aspekt genießen kann, aber trotzdem eben dieses Funktionale daran sehr zu schätzen weiß. Dass Videospiele eben auch auf eine, Videospiele basieren immer noch auf Nullen und Einsen. Videospiele sind, wenn man es rein von der Programmiersicht aus sieht, eine sehr logische Angelegenheit, und das gefällt mir daran. Es verbindet irgendwie so ein bisschen alles. Es verbindet so die Welt der Mechanik und die Welt der Kunst. Das ist irgendwie so alles in einem, und das macht mir einfach enorm viel Spaß daran. Zählt mir wieder dieser Spruch von dem Museum ein, die Schönheit des Codes. Ja, ich kann es aber nachvollziehen. Ich meine, letztendlich geht es immer noch auch um das Spiel an sich. Wenn ich jetzt ein Spiel hätte, was nur daraus besteht, dass ich mir sozusagen Kunstwerke anschaue, dann ist es natürlich auch wieder nicht mehr genug Spiel, wo wir dann auch wieder bei der Frage wären, wie viel Spiel muss denn immer noch drin sein? Ich meine, die Diskussion hatten ja alle bei Heavy Rain. Heavy Rain wirkte für viele mehr wie ein Film, was jetzt artistisch gesehen jetzt nicht weniger Kunst ist, aber trotzdem dann das Medium Spielen dann vielleicht ein bisschen auseinandernehmen, würde ich mal sagen. Also ich denke zum Beispiel, mein Shadow of the Colossus hatte immer noch genug Mechanik in der Hinsicht, dass du, das ist wirklich auch schon, also das ist, waren wirklich nicht nur so ein Sonntagsspaziergang, du findest den Kolossen, besiegst ihn, sondern die Kolosse waren durchaus auch hartnäckig und man musste sich auch durchaus Gedanken machen, wie man sie besiegen kann. Also eigentlich wie ein Spieler mit 16 sehr komplexen, nicht sehr komplexen, aber mit 16 Bosskämpfen, mit wo man verschiedene Taktiken anwenden muss. Von daher hat das schon ganz gut funktioniert. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass du sagst, wenn ein Spiel wirklich nur noch Kunst ist eigentlich und keine Mechanik mehr ist, dann ist es zwar vielleicht noch Kunst, aber kein Videospiel mehr. Und genau, ja. Also ich meine, ohne jetzt das Journey vorwerfen zu wollen, ich habe das Journey nur einfach als Beispiel genommen, wo für mich dann dieser Grad in Richtung Kunst erschwingt. Was ja auch durchaus nachvollziehbar ist, was ich jetzt auch nicht per se irgendwie schlecht finde, aber dann plötzlich interessiert es mich persönlich wieder weniger so. Also dann ist es plötzlich so, dass ich, wenn ich merke, dass quasi das Augenmerk mehr auf Kunst liegt und weniger auf Spiel, dann bin ich als Spieler plötzlich schon wieder ein bisschen raus aus der Sache und sage, okay, das interessiert mich einfach grundlegend nicht. Ich mag eben, das ist halt, ich mag auch keine reine Spielmechanik. Also ich mag schon Spiele, die reine Spielmechanik sind, aber ich bin schon jemand, der zum Beispiel spielmechanische Fehler verzeihen kann, wenn die Story, wenn das Spiel von der Atmosphäre, von allem, von all den Dingen, die jetzt quasi in dem Sinne künstlerischer Aspekt sind, wenn es in den Hinsichten funktioniert, dann kann ich auch Fehler in der Spielmechanik verzeihen, weil mir das persönlich einfach wichtig ist. Es gibt ja auch Spieler, die genau in die andere Richtung gehen, und das haben wir auch in einer der ersten Folgen schon mal angesprochen, dass es auch Spieler gibt, die ganz klar in die mechanische Richtung gehen. Für die steht die Mechanik im Vordergrund und der Rest im Hintergrund, und sie würden zum Beispiel eine eher schlechte Story verzeihen, wenn die Mechanik sie genug reinzieht. Ein gutes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel auch sowas wie die Call of Duty-Reihe, bei denen die meisten sagen, naja, die Story ist halt völlig Hanebüchen und Quatsch, aber mir gefällt halt der Multiplayer-Modus, die Mechanik, das Messen, das Kompetitive, wo es dann nur noch um die Spielmechanik geht. Ja, ich würde sagen, ich zähle mich auch ein bisschen mehr, also ich tendiere auch wahrscheinlich eher ein bisschen zu eher zu mechanisch, nicht, dass ich eine gute Story, dass mir eine gute Story völlig egal ist, aber ich kann auch durchaus damit leben, wenn eine Story ein bisschen Hanebüchen ist und dafür die Spielmechanik funktioniert. Also Star Ocean 4, jetzt mal unter den JRPG-Beispielen, völlig hanebüchene Story, teilweise extrem nervige Charaktere, aber vielleicht das beste Kampfsystem, das jemals ein JRPG gesehen hat, hat unglaublich viel Spaß mit. Natürlich, klar, das Optimum wäre natürlich immer beides zusammen. Aber wenn es dann darum geht, ich glaube, ein Spiel mit einer richtig schlechten Game-Mechanik, wo ich das Gefühl habe, ich langweile mich jetzt beim Spielen, beim Betätigen dieses Mechanismus an sich, da kriege ich ein bisschen Schwierigkeiten. Selbst wenn die Story sehr gut ist, aber dann kriege ich trotzdem Schwierigkeiten, das Spiel durchzuspielen, weil ich das Gefühl habe, dass der Prozess des Spielens an sich nervt mich hier gerade. Ja, also es darf auch nicht zu extrem werden, aber ich weiß schon, was du meinst, auf jeden Fall, aber grundlegend tendiere ich trotzdem in die Richtung, und ich glaube, das ist ja auch, ich meine, letztendlich ist das jetzt ja auch wieder nichts, was irgendwie Videospieleigen ist. Ich denke, wenn wir da drüber nachdenken und uns halt eben andere Bereiche, und jetzt gehen wir wirklich mal in die, das ist ja immer so die Sache, Kunst ist ja immer nur ein Teilaspekt von diesen ganzen Dingen. Es gibt auch Literatur, die natürlich, also Literatur würde ich zum Beispiel sagen, ist in fast jeder Hinsicht fast immer Kunst. Trotzdem gibt es natürlich auch, sagen wir jetzt mal, funktionale Bücher und funktionale Werke, ich meine, alleine Sachbücher sind in dem Sinne logischerweise nicht auf den künstlerischen Aspekt ausgelegt. Es gibt Bilder, die nicht dazu bedacht sind, ja. Ich meine, letztendlich muss man ja auch sagen, jemand, der sich hinsetzt und eine Bauzeichnung für ein Gebäude erstellt, ein Architekt, der hat ja auch in dem Sinne eine Art künstlerische Leistung geleistet, aber die reine Bauzeichnung an sich ist jetzt ja auch was rein Funktionales. Das heißt, diese Aspekte gibt es natürlich in jedem Medium, in jedem Bereich irgendwie. Alles, was Kunst ist, kann gleichzeitig auch per Definition natürlich auf die gleiche Art und Weise hergestellt werden und keine Kunst sein, beziehungsweise, das ist wieder, ne, kommen wir wieder in Diskussion, was ist Kunst, das wollen wir ja ganz rauslassen, aber so grundlegend bin ich einfach der Meinung, dass es alles gibt. Es gibt Sachen, die mehr Kunst sind, Sachen, die weniger Kunst sind, aber ich glaube einfach, wenn wir das annehmen würden und wenn der Rest der Welt das auch annehmen würde, dass es ein sehr künstlerisches Medium ist, dann glaube ich, würden wir noch viele Dinge sehen, die wirklich sehr faszinierend sind. Ich glaube, das ist jetzt auch vielleicht so ein bisschen die Überleitung in den zweiten Diskussionsteil quasi. Ich glaube, dass das Videospielmedium einfach als Spielwiese für Kunst eine enorme Vielfalt bieten kann, und ich bin der Meinung, dass es zurzeit noch zu wenig genutzt wird. Und das ist vielleicht so jetzt der zweite Teil der Diskussion, warum sollte es uns überhaupt als Spieler interessieren, ob wir die Spiele Kunst sind oder nicht. Und ganz ehrlich, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wie das auch allgemein mit der Anerkennung von Videospielen in den öffentlichen Bereichen ist, grundlegend persönlich ist mir das auch völlig egal. Das Einzige, was mich interessiert letztendlich, das ist meine eigene Erfahrung damit. Und ich meine, wie du schon gesagt hast, wenn die Leute Videospiele auf den Müll werfen, gefallen sie mir trotzdem immer noch. Da sind wir ja alle nicht gesellschaftlich abhängig, ein Glück. Was mich allerdings daran wieder interessiert, das ist, sage ich jetzt mal rein pragmatisch und ein bisschen egoistisch, je mehr Anerkennung es für Videospiele in der Öffentlichkeit gibt, desto breiter und desto, sage ich jetzt mal, tiefgehender beschäftigt sich auch der Rest der Gesellschaft mit Videospielen. Und das kann zwangsläufig nur gut sein für uns. Also ich meine, je mehr Aufmerksamkeit es gibt, je mehr Konsumenten es gibt, desto mehr Geld wird investiert, desto mehr, sage ich jetzt mal, Leute, die jetzt auch nicht pauschal mit Videospielen zu tun haben, fangen an, mit Videospielen zu arbeiten. Und das kann für uns als Spieler ja nur interessant sein. Ich habe letztens eine sehr lustige Aufstellung gesehen von 10 berühmten Leuten, von denen man nicht denken würde, dass sie mit Videospielen arbeiten, die aber in echt mit Videospielen arbeiten. Das waren dann so Leute wie Steven Spielberg, von denen das, glaube ich, einige Leute schon wussten, US-Komiker wie zum Beispiel Tina Fey oder Steve Carell, die meisten von uns kennen werden. Das sind alles Leute, die schon im Videospielbereich gearbeitet haben und von denen man das wahrscheinlich so grundlegend nicht denken würde, einfach weil es eben nichts Normales ist, unbedingt im Videospielbereich zu arbeiten. Und ich glaube, je mehr es in diese Richtung geht, dass es Kunst ist, dass es etwas ist, das nicht nur Kurzweil ist, das keine Nische ist, das vor allem nichts nur für Kinder und Jugendliche ist, so dass, glaube ich, ja, persistenteste Klischee, das wir in unserem Bereich haben. Sobald wir mehr in die Richtung von Erwachsenenunterhaltung und von anspruchsvoller Unterhaltung kommen, desto eher gibt es Leute, die in dem Bereich arbeiten, die uns wirklich noch sehr, sehr interessante Sachen liefern können. Und es sind Autoren, die für Videospiele schreiben. Das sind Regisseure, die sich daran machen, Rendersequenzen zu drehen, so in dem Sinne quasi. Das sind Komponisten große, die sich darüber Gedanken machen, wie sie ein Videospiel vertonen wollen. Das sind all diese Leute, die enormes künstlerisches Potenzial haben und das in Videospielen noch nicht umgesetzt haben. Und das interessiert mich daran. Ja, also ich würde da auch völlig zustimmen. Nämlich, ich glaube nämlich auch, dass in dem Moment, in dem Videospiele jetzt wirklich sozusagen gesellschaftlich anerkannt sind, jetzt mal abgesehen davon von dieser Sache, dass Videospiele eh nur was für Kinder sind, ich glaube, das ist eher ein westliches Syndrom. Ich glaube, in Japan ist das zum Beispiel weniger vorhanden, dieses Klischee. Da ist, glaube ich, ziemlich normal, dass Erwachsene spielen. Ja, das stimmt schon. Denke ich halt auch, dass, wie man halt in den letzten Jahren diese Entwicklung schon gesehen hat, in vielen Bereichen. Ich meine, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, Videospiele geben die Möglichkeit für Kreative aus so vielen verschiedenen Richtungen die Möglichkeit, sich sozusagen auszuleben in Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen kreativen Feldern, dass man wirklich schon gesehen hat, dass wie die Entwicklung dieses Mediums dazu beigetragen hat, dass auch wirklich große Künstler sich wirklich in diesem Tätigkeitsfeld bewegen. Also vor allem im Videospielmusikbereich, der jetzt mich zum Beispiel besonders interessiert. Hollywood-Größen, Hans Zimmer hat jetzt komponiert Sachen dafür, Harry Gregson-Williams, also ganz große, berühmte Namen, komponieren mittlerweile Videospielmusik. Ich glaube, das Gleiche ist ja auch mit dem Storywriting. Ich meine, Salvatore zum Beispiel, Fantasy-Leser werden den Namen mit Sicherheit kennen, hat die Story zu Kingdoms of Amalur geschrieben. Ich habe jetzt Kingdoms of Amalur nicht gespielt, stimmt. Ich weiß nicht, wie gut die Story ist, aber allein die Tatsache, dass jetzt solche Leute sich auch damit beschäftigen, versuchen, sozusagen ihre Kreativität auch in dieses Medium reinzustecken, kann uns als Videospielern oder kann dem Medium Videospiel eigentlich nur gut tun. Ja. Und ich glaube, vor allem Künstler, wenn sie Künstler sind, brauchen auch irgendwie die Anerkennung, dass sie in dem Moment, in dem sie etwas für Videospiele tun, dass sie dann auch als Künstler sozusagen wahrgenommen werden. Ich weiß, was anderes. Ich meine, es gab ja neulich dieses Interview mit dem Autoren von den Büchern zu The Witcher, der dann eindeutig gesagt hat, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was sie mit dem Spiel gemacht haben. Ich habe zu an sich nichts mit dem Spiel zu tun. Sie machen eine Art Adaption meiner Geschichte, aber letztendlich, seiner Meinung nach, können Videospiele niemals dieses Storytelling vorantreiben, wie sie in den Büchern können, weswegen er auch gar nicht vorhat, seine Bücher stärker mit den Spielen irgendwie in Verbindung zu setzen, als nötig ist. Und ich glaube, genau sowas muss ein bisschen entgegengewirkt werden. Also, dass Künstler, die mit Videospielen zu tun haben, eben nicht das Gefühl haben, dass das, was sie gerade tun, irgendwie etwas Abstoßendes oder etwas Minderwertiges ist, sondern dass es genauso einen gleichen Stellenwert hat wie anderes. Und ich denke, in der Videospielmusikwelt haben wir da momentan einen ganz guten Trend. Ich habe ja auch in der ersten Folge schon bereits über Final Symphony gesprochen, was ja die Weltpremiere in Wuppertal feiert mit einem relativ renommierten Orchester in einer der renommiertesten Konzertsäle der Welt. Und vor ein paar Wochen wurde jetzt angekündigt, dass das zweite Konzert aus der Reihe in London stattfinden wird und von niemand anderem geringerem aufgeführt wird als der London Symphony Orchestra, eines der renommiertesten Orchester der Welt, die bereits mit den Aufnahmen zu Star Wars oder Soundtrack zu Jurassic Park oder Indiana Jones weltweit berühmt wurden, ist das erste Mal, dass ein Orchester diesen Ausmaßes Videospielmusik live aufführt. Und genau sowas trägt ja eigentlich meiner Meinung nach nur dazu bei, dass die Qualität in diesen ganzen Bereichen, Videospielmusik, Grafik, Storywriting halt noch zunimmt. Deswegen glaube ich, super wichtig, dass Videospiele aus dieser sag ich mal, nicht Schmuddelecke, aber aus diesem reinen Entertainment-Bereich rauskommen. Natürlich, klar, nicht jedes Spiel ist jetzt darauf ausgelegt, jetzt künstlerisch ungleich anspruchsvoll zu sein. Natürlich gibt's auch viele Spiele, die wirklich nur rein auf Entertainment aus sind, was auch okay ist. Aber ich denke, das Medium an sich hat auf jeden Fall mehr verdient als das. Es hat vor allem mehr Potenzial, ja. Also das glaube ich auch. Du hast natürlich völlig recht. Also ich meine, auch im Film, auch in Literatur, wir haben auch oberflächlichere Werke, die auf sehr rudimentäre Art und Weise kurzweilig sein wollen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt einfach mehr Potenzial im Videospiel und vielleicht auch noch mehr Potenzial als in manch anderem Medium. Das wird halt eben nicht genutzt. Aber ich fand das, also das ist eine ganz interessante Anmerkung, ein ganz interessanter Punkt, den du da gerade gemacht hast. Das ist halt eben, ja, das geht halt eben um diese Anerkennung. Ein Künstler, der mit einem anderen Medium arbeiten möchte als mit seinem eigenen oder mit einem anderen Medium arbeiten soll als mit seinem eigenen, der braucht halt schon das Gefühl, glaube ich auch, ganz klipp und klar, dass er eben da nicht irgendwie gerade einen Stilbruch begeht. Dass es nicht irgendwie Leute gibt, die dann, ich meine, klar, sowas wird es immer geben, ne? Einen Maler, der sich jetzt irgendwie daran macht, keine Ahnung, digital irgendwie seine Kunst irgendwie in einem Videospiel zu üben, da wird es immer Puristen geben, die sagen, das halte ich für Quatsch. Aber so die breite Masse quasi, die breite Anerkennung irgendwie, dass die, glaube ich, dann ein Stück weit noch ausbleibt und noch ein Stück weit fehlt und dass es garantiert noch genug Leute geben würde, die sagen würden, wenn sie es mitkriegen würden, Steven Spielberg arbeitet mit Videospielen, würden die sagen, naja, das macht er halt so in seiner Freizeit zum Spaß. Der kann das ja nicht wirklich ernst meinen. Wobei ich glaube zum Beispiel, dass Steven Spielberg gerade einer von denen ist, der das absolut ernst meint und der das Medium schon als das anerkennt, was es ist letztendlich und das nicht nur just for fun macht, sondern wirklich einfach auch als Herausforderung sieht. Ich glaube, da müssen wir erst noch hinkommen, obwohl du natürlich recht hast, wir sind da schon in den letzten Jahren durchaus vorangekommen und ich meine so langsam, es muss halt erst diese einzelnen kleinen Subgruppen geben, die das nach und nach anerkennen, bis es irgendwie in der breiten Gesellschaft völlig normal ist und ich meine, sagen wir jetzt mal, dieses Blockbuster-Spielen, wie es zum Beispiel mit Call of Duty der Fall ist, ist ja schon völlig normal in der Gesellschaft. Es ist immer noch ein bisschen, glaube ich, von der älteren Generation belächelt, aber ich meine, unserer Generation, da brauchst du kaum noch jemandem zu erzählen, ich spiele heutzutage noch, da ist es nicht mehr so. Ich meine, selbst vor 5 bis 10 Jahren war das noch so, als ich damals gespielt habe. In der Zeit war es immer noch schon so, dass man trotzdem so einen Nerd-Stempel hatte, weil da eben nicht alle gespielt haben, weil es nicht normal war und weil nur Nerds sich mit sowas beschäftigen. Das ist ja heutzutage schon gar nicht mehr so. Also das hat sich in den letzten 5 Jahren ja schon geändert und gebessert. Jetzt hätte ich wirklich tatsächlich gerne einfach, genau wie das jetzt so ein bisschen gerade der Fall ist, die Anerkennung vom Rest der Gesellschaft so ungefähr und vor allem halt von Leuten, die einen positiven Einfluss haben könnten auf das Medium an sich. Und das ist halt eben dieser künstlerische Bereich. Und das sind Regisseure, Drehbuchautoren, Autoren allgemein, die einfach im Videospielbereich bestimmt gerne arbeiten würden und könnten, wenn sie quasi auf die richtige Art und Weise herangeführt werden. Und ich glaube, es kann ja irgendwie, es gibt bestimmt auch genug Leute, die sagen, ich will keine Interaktivität, ich will meine Geschichte so erzählen, wie ich sie mir ausgedacht habe, ich will das Ganze linear haben und jeden Moment so pointiert haben, wie ich mir das vorher überlegt habe. Aber es gibt bestimmt auch genug Leute, die da durchaus eine Herausforderung sehen würden, halt in dem Bereich zu schreiben, weil es einfach wesentlich schwieriger ist durch den Einfluss, wie wir das vorhin ja auch schon gesagt haben, durch den Einfluss des Zuschauers und durch den Einfluss des Konsumenten letztendlich, der ja klipp und klar einfach die ganze Erfahrung verändert. Man muss vorhersehen, was derjenige quasi tut und man muss aber auch vorhersehen, was er tun könnte, was man jetzt aber von Anfang an nicht mit einplant. Also so rein linear funktioniert heutzutage kein Spiel mehr, dass man sagt, eine Funktion für einen Gegenstand, eine Interaktion mit einer Person und ein Level, das nur auf eine Art und Weise gespielt werden kann, sowas funktioniert heutzutage nicht mehr. Du musst andere Optionen haben und das macht eben den schwierigen Prozess des Videospiels aus und das ist halt auch die Herausforderung. Aber auch eben das, was, glaube ich, ja, das, was letztendlich neue Möglichkeiten bieten kann. Und da bin ich einfach gespannt, was so in nächster Zeit passiert. Und es ist einfach wieder ein guter Schritt in diese Richtung, wenn wir einfach ein großes, namhaftes Museum haben, das eben Videospiele ausstellt als Kunst. Ja, genau. Was ich noch sagen wollte, ist, gerade für Scriptwriter. Ich glaube, in Zukunft werden wir es ja immer mehr haben, dass wirklich Spiele wirklich branching Plots haben. Also ich meine, Entscheidungen, wir wissen seit Mass Effect und The Witcher und so weiter, haben Entscheidungen Konsequenzen auf das, was wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass dieses Branchen des Plots, also dass du wirklich das Gefühl hast, mit einer, dass es wirklich, weiß nicht, 12 verschiedene Enden gibt, je nachdem, wie du dich in verschiedenen Knotenpunkten entscheidest, nicht nur in dem, in dem du in verschiedenen Dialogen dich anders entscheidest, sondern auch während du dich im Spiel anders entscheidest, dass das, glaube ich, in Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel stärker vorankommen wird. Also ich meine Forschung ist ein bisschen so an den japanischen Visual Novel Bereich angelegt, wo du auch wirklich teilweise wirklich sehr komplexe Geschichten hast mit sehr vielen Routen, wo du mit relativ vielen Entscheidungen beeinflussen kannst, wie sich die Geschichte entwickelt. Und ich glaube, kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Scriptwriter eine Herausforderung sehen können. Aber natürlich möchte ich auch betonen, ich möchte jetzt natürlich nicht dazu aufrufen, sagen, alle Künstler sollten sich jetzt mit Videospielen befassen. Natürlich hat auch der Autor, der nur Bücher schreibt, das Recht darauf, auch nur noch Bücher zu schreiben, vor allem, weil ich selbst ja auch noch gerne Bücher lese, so ist es ja nicht. Aber wenn ich mir vorstellen würde, Tolkien würde noch leben und er würde heute eine Geschichte für ein Spiel schreiben. Also dieses Spiel wäre schon auf meiner Most Wanted-Liste, bevor überhaupt irgendwas dazu bekannt ist, glaube ich. Ja, also alleine vorstellen, dass wirklich große Künstler oder ich sage jetzt mal kreative Personen sich an ein Videospiel trauen würden, wäre für mich eine fantastische Vorstellung, was da alles noch möglich wäre. Und ja. Ich meine, ja, und das ist auch, also die Sache ist natürlich die, wir wollen jetzt natürlich damit auch, oder ich will zumindest, du garantiert auch nicht, damit jetzt natürlich irgendwie nicht runterreden, was wir jetzt schon für große Köpfe und Künstler irgendwie im Videospielbereich haben. Das auch, die unabhängig davon einfach auch im Videospielbereich groß geworden sind und die für deren Kunst schon immer das Videospiel quasi war. Wir haben große Entwickler, wir haben Leute wie Will Wright, wir haben letzte Woche über Peter Molyneux geredet, Leute, die sehr kreativ sind, die sehr kreativ arbeiten und die dann ähnlich wie zum Beispiel jetzt Joe, ne, gerade das Beispiel mit Tolkien wäre total gut, die eine Art Vorschusslorbeeren haben, weil die Leute ihre Arbeit eben schon kennen und sagen, egal was der jetzt als nächstes macht, das gucke ich mir auf jeden Fall an, das haben wir schon. Aber trotzdem ist es halt immer noch, ja, es könnten einfach immer noch mehr sein. Es gibt auch genug Leute, glaube ich, aus anderen Branchen, die eben auch im Videospielbereich, weil ich glaube halt, das Videospiel viel vereint, die auch im Videospielbereich sehr erfolgreich arbeiten könnten mit ihrer Kunst, die sie jetzt schon machen, ohne dass sie groß viel verändern müssten. Ich glaube, Drehbuchautoren könnten wunderbar für Videospiele schreiben. Große Komponisten komponieren schon für Videospielmusik, einfach weil die als Zulieferer, glaube ich, wenn sie für Hollywood vorher gearbeitet haben, letztendlich fast denselben Job haben. Also bei der gibt es, glaube ich, die meisten Überschneidungen und die wenigsten Veränderungen, sagen wir jetzt mal, im Anspruch an das, was du machen musst. Aber auch andere Leute kamen, glaube ich, einfach, ja, könnten mit ihren Talenten und mit dem, was sie bislang gemacht haben, einfach wunderbar dem Medium arbeiten und ich wäre super gespannt zu sehen, was diese Leute denn mit einem interaktiven Medium wie Videospiel machen würden. Was zum Beispiel so jemand wie Steven Spielberg, der natürlich, das ist jetzt einfach nur ein großer Name, auch nicht unbedingt mein Lieblingsregisseur, aber ich würde es trotzdem spannend finden zu sehen, wie jemand, der es gewohnt ist, seine Geschichten sehr linear und straight zu erzählen, was der machen würde, wenn der ein Videospiel als, sagen wir mal, Regisseur quasi überwachen würde, ja, wenn er ein Videospiel timen würde und immer im Hinterkopf hätte, ich muss darauf eingehen, was die Person, die am anderen Ende sitzt, der Konsument, der es empfängt, was der mit der Welt und mit der Geschichte macht, die ich ihm gebe. Ich glaube, da können extrem interessante Sachen bei rauskommen und ich bin einfach sehr gespannt drauf und freue mich schon drauf, weil ich der Meinung bin, das ist eh nur eine Frage der Zeit, bis es passiert. Also, ja, kann es auch jetzt einfach gleich passieren, weil ich mich einfach drauf freue, was da irgendwie noch uns so erwartet in dem Bereich, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Videospiel mit seiner Interaktivität einfach so ein bisschen das Medium der Zukunft ist, weil kein anderes Medium so viel Vielfalt eigentlich bieten kann. Und von daher, ja, ist einfach so eine Art, ja, Appell so ungefähr irgendwie und so eine Vorfreude darauf, dass es irgendwann dann vielleicht doch irgendwie, ja, diese ganzen kleinen Aktionen, diese ganzen kleinen Sachen irgendwann mal quasi Früchte tragen und eine Ausstellung im Museum of Modern Art in New York ist einfach ein Teil von vielen einzelnen Sachen, die in letzter Zeit so passieren, irgendwie die das Ganze voranbringen und ich freue mich halt auf das Endergebnis davon. Also ich würde vielleicht nur auch noch sagen, also natürlich möchte ich in gar keiner Weise die Leistung der bisherigen Videospielschöpfer irgendwie schmälern, also große Namen wie Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima und wie sie alle heißen, also sind ja wahnsinnig kreative Köpfe und ohne sie wäre das Medium mit Sicherheit nicht das, was es heute ist, nämlich ein so erfolgreiches Medium. Es geht mir auch wie bei mir darum, nur um einfach noch mehr Varianz und um mehr Möglichkeiten. Es bedeutet nicht, dass die Leute, die jetzt, die momentan an Videospiel arbeiten, bitte aufhören sollen, an Videospielen zu arbeiten. Okay, vielleicht ein paar Leute, ich muss keine Namen nennen, aber ja, das wäre es dann eigentlich so von meiner Seite. Weiß nicht, hast du noch was dazu zu sagen? Also ich fand das Thema super interessant auf jeden Fall. Kann man fast noch länger diskutieren, aber ich glaube, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Ja, absolut. Also ich finde auch, ja, da kann man jetzt wahrscheinlich noch ewig drüber reden. Ich hätte durchaus noch Punkte, die ich gerne ansprechen würde, aber irgendwann müssen wir auch Schluss machen und das sind auch Punkte, die vielleicht eher in den ersten Teil passen würden. Ja, ich würde auch sagen, wir kommen damit zum Ende. Grundlegend ja, es ist ein mega spannendes Thema. Ist uns, glaube ich, wie man auch wieder merkt, wieder so ein Thema, das uns beiden irgendwie sehr nahe liegt, irgendwie, mit dem wir uns eh beschäftigen und das irgendwie so, ja, zu dem wir beide so eine emotionale Verbindung haben. Wenn ihr da irgendwie auch noch was zu sagen wollt, wenn ihr mal gesagt, wir haben irgendwas vergessen oder sowas, wie immer, meldet euch einfach bei uns und dann würde ich sagen, gehen wir einfach über zu den Tasties. Und ich würde sagen, weil ich letzte Woche angefangen habe, fängst du Tasties. Diese Woche an. Tasties, genau. Wir sollten sie vielleicht heute Nikolaus-Tasties nennen. Ah, nee. Ist ja nicht Nikolaus, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Richtig. Ja, dann fange ich heute mal an. Und zwar mein Tasty ist, passt ja vielleicht sogar ein bisschen zum Hauptthema. Und zwar gibt es einen User, der auf YouTube immer wieder selbstgemachte Videos online stellt, was jetzt auf den ersten Blick jetzt sich nicht gerade sehr spannend anhört, aber der junge Mann kreiert Filmchen mit Lego-Figuren, und zwar indem er durch Stop-Motion-Bilder einen Film zusammengebastelt hat mit Charakteren bzw. Spielvorlagen. Das sieht wunderbar fantastisch aus, also er hat was zu Gears of War gemacht, was zu StarCraft oder auch Portal. Alles komplett mit Lego, die ganze Umgebung mit Lego, die Figuren, die ihr damit benutzt mit Lego, und das sieht wirklich fantastisch aus. Also wenn ihr das Gears of War Video mal gesehen habt, dann habt ihr sofort das Gefühl, ihr seid mitten im Spiel, die ganzen Bewegungen, das Entdeckung gehen, die ganzen Waffen, die ganzen Gegner, sogar Chainsawing Manöver sind mit drin, also alles super detailliert und schön gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall, die Dinge anzuschauen. Er hat das Ganze immer mit original Musik oder auch Stimmen aus dem Videospiel unterlegt, sodass man wirklich das Gefühl hat, das ist wirklich nur das Videospiel, einfach nur in Lego-Form. Also vor allem das StarCraft-Ding ist ziemlich lustig, wenn man da zusieht, wie die einzelnen Gebäude zusammengebaut werden und wie die Einheiten dann auch wirklich das sagen, was sie im Spiel zu sagen haben. Also wir verlinken mal den Link zum YouTube-Channel, und schaut euch die Videos mal an. Es ist super lustig. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, das sich anzuschauen. Der Typ hat auf jeden Fall was drauf. Ja, allerdings, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe die Videos mir vorhin auch mal angeguckt. Ich kannte das vorher auch nicht, bevor mir Joe das vorhin mal empfohlen hat. Und es ist echt sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. So die großen Videospiele, die wir alle kennen, irgendwie mal so in Lego-Form zu sehen. Vor allem, weil es wirklich in dem Sinne, ja, sagen wir mal, realistisch ist. Es ist nicht einfach nur so quasi, also es ist nicht nur einfach so, ne, so ungefähr die Story übernommen und dann mit Legos nochmal nachgespielt, sondern es sieht wirklich aus wie im Spiel einfach. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Von daher uneingeschränkt empfehlen, guck ich das mal an. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht und sehr, sehr cool geworden. Und der junge Mann verdient definitiv noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für seine coolen Lego-Filme. Ja, dann würde ich sagen, mache ich gleich mit meinem Tasty weiter. Und bei meinem Tasty geht es dieses Mal verrückterweise ein bisschen um Musik. Allerdings nicht so wie bei Joe sonst um anspruchsvolle Videospielmusik, sondern ein bisschen... Anspruchsvolle Videospielmusik. Ja, sondern ein bisschen, ja, eine etwas andere Richtung. Und zwar, wie wahrscheinlich die meisten Spieler einfach, schon selbst erfahren durften, sind diese wunderschönen Radiostationen, die es in jedem GTA-Spiel gibt, immer ein großer Teil des Spaßes einfach. Seit GTA 3 ganz besonders, aber auch davor schon, GTA San Andreas, GTA Vice City, diese schönen Radiostationen mit den wunderbaren Moderatoren, der ganzen Musik und sowas, das war immer ein, für mich zumindest, großer Teil des Spaßes an dem Spiel und passte so perfekt in diese Atmosphäre. Ich war auch einer von denen, der diese Dinge einfach gerne gehört hat. Ich bin einfach mal gern durch die GTA-Welt gefahren und hab dabei einfach nebenher Radio gehört, weil ich es so cool fand. Und irgendjemand anders, der wahrscheinlich das Ganze so ähnlich sieht wie ich, der hatte dann einfach die Idee, naja, warum denn nicht einfach diese Radiosender, also wirklich das Radio zu nutzen, und hat eine kleine Android-App programmiert, die die ganzen Radiostationen, beziehungsweise leider noch nicht alle, aber die einen Großteil der Radiostationen aus den letzten GTA-Spielen in sich vereint, sodass man die nebenher einfach hören kann. Das sind die Spiele, das erste GTA, GTA 3, Vice City, San Andreas und GTA 4. Es sind leider nicht alle Radiostationen aus jedem Spiel bislang, und manchmal ist die Qualität noch nicht so ganz perfekt irgendwie, aber es ist auf jeden Fall jetzt schon extrem cool und für Videospieler, glaube ich, auch sehr nostalgisch, wenn man sich mal wieder hinsetzt und aus GTA 3 die Original-Radiostation hört mit den Original-Moderatoren. Ich habe auf jeden Fall mega Spaß dran gehabt und kann das definitiv nur weiterempfehlen. Setzt euch mal hin, und wenn ihr Bock auf GTA-Nostalgie habt, dann zieht euch einfach die coolen GTA-Radiosachen im Hintergrund rein. Man kann nebenher auch andere Apps nutzen, also die App verschwindet im Hintergrund, also wirklich sehr cool gemacht. Sehr empfehlenswert, und wenn ihr noch ein bisschen weiterarbeitet, die restlichen Stationen dazu packt und ein bisschen die Qualität verbessert, dann ist es definitiv sogar noch empfehlenswerter als vorher wahrscheinlich. Und GTA 2 ist nicht drin, oder? GTA 2, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Es ist in der Auflistung am Anfang nicht mit drin, deswegen bin ich einfach davon ausgegangen, dass es noch nicht drin ist. Ich habe mich noch nicht komplett durch alles durchgehört, von daher, keine Ahnung. Im Normalfall würde es Sinn machen, dass es mit drin ist. Aber ich weiß es nicht so genau. Müsste man mal nachgucken. Kann auch sein, dass erst mit GTA 3 losgeht. Da GTA 2 nämlich der das kann nämlich sein. Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, ob GTA 2 wirklich so ein Radio hatte. Ist schon eine Ewigkeit her, dass ich es gespielt habe. Ja, bei mir ebenfalls. Also ich glaube, ich habe es in der Liste GTA 1 gesehen. Ich kann es jetzt aber nicht beschwören. Kann auch sein, dass erst bei GTA 3 losgeht. Aber jedenfalls fand ich die Radio-Transmissions auch immer ganz lustig. Von daher werde ich das wahrscheinlich demnächst, sobald ich mal wieder Internet auf meinem Phone habe, was hier in Belgien leider nicht der Fall ist, mir die App wahrscheinlich mal runterladen auf mein Android-Phone und würde das auch allen weiterempfehlen. Solange ihr natürlich weiterhin unseren Podcast hört und nicht nur den GTA-Radiosender, würde ich das uneingeschränkt empfehlen. Ausgezeichnet, sehr gut. Ja, ich denke, da ist die Chance ja relativ hoch, dass die Leute uns trotzdem treu bleiben, trotz GTA-Radio. Ich meine, wir sind ja auch halbwegs interessant und unterhaltsam. Ja, wunderbar. Das hoffen wir. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche wieder am Ende angekommen von unserem wunderbaren Podcast. Ja, unsere Nikolaus-Ausgabe quasi. Beim nächsten Mal, wie gesagt, ist der letzte Podcast in diesem Jahr. Der wird rauskommen am 23.12., also einen Tag vor Weihnachten, damit ihr für Weihnachten nochmal einen schönen Gruß von uns habt. Ist das ein geiles Weihnachtsgeschenk, oder? Eine Folge Uncommon Tastes unter Weihnachtsbaum. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Ja, stimmt schon. So ein bisschen passt das eigentlich ganz gut rein. Definitiv. Kann man ja vielleicht auf so einen MP3-Player aufspielen, den man dann verschenkt. Boah, was für eine Idee. Das ist schon direkt das erste Geschenk, was ich hier gerade... meine Familie hört das, glaube ich, nicht. Ist kein Problem, kann ich immer noch verschenken. Ausgezeichnet. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ja, wir sind für diese Woche durch. Wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal eine schöne Adventszeit. Bleibt gesund, macht's nicht wie Joe, lasst euch nicht krank werden machen lassen, quasi. Und ja, genau, genießt die Zeit. Das liegt nur daran, dass ich hier keine Videospiele spielen kann. Ja, vielleicht bist du auch deswegen krank. Vielleicht ist es rein psychosomatisch. Ich meine, wissenschaftliche Erkenntnisse haben wir schon gebracht, wie toll Videospiele in der medizinischen Forschung sind. Ich glaube, wenn du erstmal angefangen hast, die zu spielen, dann nicht mehr spielst, dann wirst du gleich nicht mehr so resistent gegen Krankheiten. Damn it. Quasi unser heutiger Beitrag, genau. Der News mit Medizin einmal zusammengefasst. Zwar falsch, aber trotzdem auch richtig. Also mein Plädoyer an alle Hörer, zockt so viel ihr könnt. Ihr werdet dadurch bestimmt nicht krank werden. Ja, ich wünsche euch jedenfalls auch noch gute 2 Wochen. Kommt gut in die Weihnachtsferien, sofern ihr welche habt. Ich hoffe mal schon. Und wir hören uns dann kurz vor Weihnachten wieder zur großen Weihnachtsfolge. Korrekt, genau, zur großen Weihnachtsfolge. Also macht es gut zusammen, genießt die Zeit und viel Spaß. Tschüss. Tschö, tschö. So, wunderbar. Dann können wir uns jetzt ja wieder an Diablo 3 machen. Ach nee, ich muss ja woanders.